Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld.